Deutschlandradio Kultur, Sie hören die Tonart am Nachmittag. Er spiele wie eine Maschine, bloß besser, das sagte Holger Tschukay über Jaki Liebezeit, der Bassist von Can, über den Schlagzeuger von Can. Jaki Liebezeit reduzierte sein Spiel über die Jahre hinweg immer mehr und mehr. Er duldete keinen Ballast, kein zu viel, und machte die Monotonie zur Kunstform. Im Alter von 78 Jahren ist Jaki Liebezeit gestern in Köln gestorben. Einer der einflussreichsten Schlagzeuger der Rockgeschichte. Ja, und wie man monotones, maschineskes Spiel zu einer Kunstform erheben kann, das möchte ich gleich mit Michael Rother besprechen, Musiker und Komponist. Er war Mitglied unter anderem bei Kraftwerk Neu. Und er hat bei seinem Debüt als Solomusiker, das war das Album Flammende Herzen, genau einen Kollegen bei sich im Studio gehabt. Und das war Jaki Liebezeit. Und da hören wir einmal kurz rein. Hat man ihn gehört, Jaki Liebezeit im Titel Zeni von Michael Rother, und er ist jetzt mit mir verbunden. Ja, Herr Rother, wie wurde denn aus Monotonie ein Erlebnis? War das Geheimnis? Was war das Geheimnis von Jaki Liebezeit? Ja, nicht nur guten Tag erstmal. Das war auch ein gemeinsames Ziel. Um Reduktion ging es in meiner Musik schon seit Anbeginn, seit Neu und Harmonia. Es kommt bei der Reduktion darauf an, dass es nicht wie, da hat Holger Tschukay ganz richtig gesagt, besser zu sein als eine Maschine, die das einfach nur wiederholt. Das hat auch seinen Reiz, aber die menschliche Fähigkeit zu kleinen Variationen, auch natürlich Ungenauigkeiten, aber auch Intuition, das Reagieren auf kleinste Veränderungen, atmosphärische Veränderungen, auf das Geschehen auf der Bühne oder im Studio, das zeichnet den Könner aus, und da in dieser Hinsicht war Jaki Liebezeit ein ganz großer. Sie haben mit ihm gespielt, auch aufgenommen. Wie war denn die Arbeit mit einem so, ja, man kann doch sagen, extremen Musiker? Wir haben uns ganz, ganz gut verstanden. Also es war keine große Überredungskunst nötig. Ich habe 1976, als ich an die Planung für mein erstes Soloalbum ging, den Kontakt aufgenommen und bin dann zu Jaki Liebezeit nach Hause, nach Köln gefahren mit einem Kassettenrekorder und habe ihm einige Fragmente, einige Skizzen vorgespielt. Was anderes gab es nicht. Aber er war halt auch schon immer bereit zu Experimenten und hat sich darauf eingelassen. Und das Bemerkenswerte, das war für mich völlig verblüffend, war das Erlebnis, als ich dann mit ihm im Aufnahmeraum stand und die Rhythmusgitarre spielte, zum Beispiel zu dem Titelstück Flammende Herzen. Da hat er, ohne dass ich es ihm erklären musste, die dynamische und dramaturgische Kurve des Stückes intuitiv erfasst und auch an den richtigen Stellen die Akzente gesetzt, die Steigerung. Mhm. Er hat ja als Jazzmusiker begonnen, hat unter anderem bei Chet Baker gespielt, dann bei seiner Rückkehr nach Deutschland ging er in den Free Jazz, danach kam Can. War das ein konsequenter Weg oder ja sozusagen ein einziges Hin und Her? Da möchte ich mich lieber einer Meinung enthalten. Ich würde mal vermuten, dass das so ein Lebensweg war, den wie viele von uns durchlaufen. Man endet ja nicht gleich bei der ersten Station, sondern man entwickelt sich weiter und sucht auch vielleicht das richtige Umfeld. Und in seinem Fall würde ich vermuten, ohne dass ich darüber mit ihm je gesprochen hätte, was vor Can passiert ist, war sicherlich die Zusammenarbeit mit den Can-Musikern seit 1968 die ganz große Heimat für seine Arbeit. Und wann und wie wurde dann aus Jaki Liebezeit die Schlagzeugmaschine? Entschuldigung, mein Husten quält mich immer noch. Ja. Ich glaube, das hätte er von sich nie gesagt. Also Schlagzeugmaschine, das. Sagen wir es mal in Anführungsstrichen. Okay. Wenn man zum Beispiel sich das erste Can-Album Monster Movie aus, das wurde 1969 anhört, 1969 veröffentlicht, wenn man sich das jetzt anhört und zum Beispiel ein Stück wie You Do Right auflegt, das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und war völlig begeistert nach vielen Jahren, in denen ich es nicht gehört hatte. Dieses reduzierte Spiel war von damals sein Markenzeichen und die Spannung, die daraus erwächst, wenn man sich beschränkt und nicht all over the place, wie es im Englischen heißt, spielt, sondern die Musik zusammenführt und dadurch dann auch neue Felder entdeckt, dynamische Felder, in denen sich die Musik der ganzen Band entwickeln kann und verändern kann. Das hat die besondere Magie dieses Stücks ausgemacht. Welchen Einfluss hatte er auf andere Schlagzeuger, vielleicht sogar noch auf heutige, oder war seine Art des Spiels zeitgebunden? Mein Eindruck ist, dass seine Art zu spielen weit über die Zeit hinausgeht. Also ich weiß von Kollegen, er hat ja nicht nur mit Can und bei mir auf den ersten vier Soloalben gespielt, sondern mit vielen internationalen Bands. Er hat mit Brian Eno gearbeitet, mit Eurythmics, Depeche Mode und so weiter und so fort. Also er war ein gefragter Mann, nicht überraschend, und viele Bands, die ich jetzt auch in den letzten Jahren kennengelernt habe, Sonic Youth und so weiter, die haben das alles sehr genau studiert. Und ich glaube, dass man mit einigem Recht, mit einiger Sicherheit sagen kann, dass diese von ihm maßgeblich mitentwickelte Spielweise Bestand haben wird. Michael Rother war das in Erinnerung an Jacky Liebezeit. Im Alter von 78 Jahren ist er gestern gestorben. Vielen Dank für das Gespräch, Michael Rother. Gerne. Und wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus Can, einen Ausschnitt aus einem Song von Ihnen, Sing Swan Song. Gave her cold hand to him who'd been just a drunk in hot dogs. She's sucking up again, but happy as the day is long. She can't have she write good birthday to sing one song.